Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 26. Februar 98. Die Tapetenleisten wirst du mit der Kutsche erhalten haben. Ich schicke dir wieder ein paar Bogen über den Almanach. In meiner Lage kann ich nur selten dazu kommen, mich in die unbefangene Stimmung zu setzen, die zur genaueren Betrachtung eines Kunstwerks gehört. Der Plan, mit Humboldten etwas Literarisches zu unternehmen, wird wohl schwerlich so bald zur Ausführung kommen. Er hatte Lust, über Diderot einiges aufzusetzen. Ich hatte mir meinen Mann noch nicht gewählt. Eine solche Charakteristik könnte zu manchen fruchtbaren Winken Anlass geben. Nur habe ich so manche Materialien noch, die ich gern eher verarbeiten möchte, wenn ich dazu kommen könnte. Von den Horen habe ich zuletzt das 9. Stück bekommen. Was hast du denn über sie beschlossen? Ich werde unterbrochen. Dein Körner. Schickst du nicht bald etwas vom Wallenstein?